Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde aus der Schweiz. Ja, dieses Video ist ganz speziell für unsere Schweizer Freunde. Ich bin Reinhard Hirtler von Brazilian Kids Care hier in Brasilien. Ich bin Präsident von diesem Verein Brazilian Kids Care, den wir vor 6 Jahren gegründet haben, mit dem speziellen Ziel, hier die Straßenkinder aus Brasilien zu retten und die Kinder, die einfach auch vernachlässigt sind, die Kinder, die verletzt werden in den Häusern, die Kinder, die missbraucht werden, diesen Kindern eine Zukunft zu geben, eine Hoffnung zu geben. Unser Ziel ist es, 100 Waisenhäuser hier in Brasilien aufzubauen. Warum dieses Video? Aus einem simplen Grund. Wir haben endlich es doch zustande gebracht, das war so ein wunderbares Wirken und Fügen Gottes, dass wir in der Schweiz einen Brazilian Kids Care Verein jetzt haben. Warum haben wir das gemacht? Und ich möchte einmal ganz klar ausdrücken, das ist kein Spendenaufruf. Wir machen keine Spendenaufrufe. Und das soll auf keinen Fall auch so verstanden werden, sondern nur als Information. Warum die Information? Weil über die letzten circa 1,5 Jahre, 2 Jahre haben wir unzählige Anfragen bekommen, immer wieder aus der Schweiz. Reinhard, wir würden uns gerne beteiligen am Brazilian Kids Care, aber es gibt in der Schweiz keine Möglichkeit. Viele Schweizer, die wollen nicht PayPal verwenden und die wollen auch nicht das nach Deutschland schicken, wo wir ja unsere Brazilian Kids Care Spendenmöglichkeit haben, die dann über diese Gemeinde Liechtenstein abläuft. Und nachdem Gott es so wunderbar geführt hat, uns zusammengefügt hat mit den richtigen Personen, haben wir einen Brazilian Kids Care Verein in der Schweiz, der offen ist, der funktioniert, der rechtsmäßig ist, der alles legal ist, ein gemeinnütziger Verein und dadurch auch ein Schweizer Spendenkonto. Also bitte rum wieder, das ist eine reine Information. Wenn du dieses Video ansiehst und wenn du Schweizer bist und wenn du die Person bist, die sagst, ja, das war ich wollte auch gerne etwas beitragen, aber es gab keine Möglichkeit hier in der Schweiz, dann hast du hier jetzt Information. Wir werden hier die Information einblenden, natürlich unter Brazilian Kids Care mit K, also Care mit K, brasilienkidscare.org. Da kannst du auch unter dem deutschsprachigen Link, da kannst du auch die Information von der Schweiz finden. Herzlichsten Dank, meine lieben Schweizer Freunde. Ich bin erstaunt, wie sehr der Herr uns mit der Schweiz verknüpft hat in den letzten 2 Jahren und ich bin noch erstaunter, was der Herr in Zukunft tun wird. Das wird uns alle erstaunen, denn ich bin überzeugt, die Ernte ist vor unserer Tür und wir sind dabei, Großes zu erleben. Herzlichen Dank, meine lieben Freunde, fürs Ansehen.